Zum Monat des gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis 27. Juli gab das staatliche Amt für Briefmarkenemission 2 Briefmarken heraus. Im oberen Teil der Briefmarken sind die Worte Monat des gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis 27. Juli zu lesen. Die Briefmarken zeigen die Poster Vergiss nicht die Würfe des US-Imperialismus und Vernichtet die US-Aggressoren, Erzfeinde des koreanischen Volkes.